Kundgabe 4000. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.03.1947. Inhalt der Bibel, Liebelehre. Erklärung Jesu. Aufzeichnungen. Der Geist in euch muss euch lehren, ansonsten ihr ohne Wissen bleibt. Er kann aber erst dann in Tätigkeit kommen, so ihr in der Liebe lebet. Und darum bestand vorerst meine Mission als Mensch auf Erden in der Übermittlung der göttlichen Liebelehre. Denn diese musste erst durch Befolgen den Menschen so umgestalten, dass der Geist in ihm in Aktion treten konnte und dann erst weitere geistige Vermittlungen möglich waren. Die Menschen aber waren zur Zeit meines Erdenwandels so weit von der Liebe abgewichen, dass sie immer wieder und eingehender auf die Folgen ihrer Lieblosigkeit hingewiesen und das Liebegebot ihnen ständig vorgehalten werden musste. Und nur wenige konnte ich in tiefes Wissen einführen. Doch dieses Wissen allgemein den Menschen zu vermitteln, wäre nicht weise von mir, weil es ohne die Liebe ein totes Wissen bleibt, ohne Auswirkung. Und darum sind auch die Aufzeichnungen meiner Jünger durch meinen Willen in einer Form erhalten geblieben, die wohl tiefes Wissen vermissen lassen, jedoch die Liebelehre zum Inhalt haben. Und wer diese befolget, der dringt auch in tieferes Wissen ein, so er ernstlich danach verlangt. Ich selbst habe wohl auf Erden Wissen in Fülle ausgeteilt, doch ich kannte auch die Herzen meiner Zuhörer. Ich wusste um ihren Liebegrad, ihren Willen und um die Erkenntnis meiner Person, die meine Zuhörer veranlasste, das ihnen gebotene Wissen als alleinige Wahrheit anzunehmen. Ich belehrte auch meine Jünger und machte sie fähig, durch Ausgießung meines Geistes nach meiner Auffahrt zum Himmel wieder das Gleiche ihren Mitmenschen zu vermitteln, was sie durch den Geist empfingen. Und also waren auch die Menschen wohl versorgt, denen die Jünger das Evangelium brachten. Doch da ein Liebeleben stets die Voraussetzung ist, um tiefes geistiges Wissen zu verstehen und in den Segen dessen zu kommen, sollte der Nachwelt das Gebot der Liebe weitergegeben werden. Und darum wurde dieses in meinem Auftrag von den Jüngern niedergeschrieben, auf dass es erhalten blieb so, wie es von mir auf Erden gelehrt wurde. Und auch mein Lebenswandel, der allen Menschen zum Beispiel dienen sollte, war Inhalt der Aufzeichnungen, die der Menschheit als Nachlass meiner Jünger hinterblieben, die aber tieferes Wissen vermissen lassen, weil dies mein Wille ist. Denn wer das Wissen aus dem Buche schöpfen will, das wohl mein Wort in sich birgt und hat die Liebe nicht, der würde nichts damit anzufangen wissen, weil das geistige Wissen das Licht ist, das durch die Liebe entzündet wird, das erst dann strahlen kann in vollster Leuchtkraft, wenn der Geist im Menschen geweckt ist und nun der Mensch von innen erleuchtet wird. Schulmäßig übermitteltes Wissen hätte nur dann einen Wert, wenn es geprüft und verarbeitet werden kann, um gedankliches Eigentum zu werden, was aber immer nur unter Assistenz des Geistes möglich ist, weshalb die Liebe unerlässlich ist. Was also ist verständlicher, als dass durch mich selbst auf Erden wie auch durch die nach meinem Willen entstandenen Aufzeichnungen immer nur die Liebe gelehrt wurde und immer nur das Liebegebot als erstes und wichtigstes den Menschen vorgestellt werden muss? Was ist verständlicher, als dass der Mensch nicht oft genug ermahnt werden kann, dieses Gebot zu befolgen, um zur seelischen Reife zu gelangen? Jedes weitere Wissen ist nur die Folge eines Liebelebens und wird dem einzelnen Menschen vermittelt, wie es für ihn von Nutzen ist. Denn so wie sein Geist in Tätigkeit gesetzt ist, kann er ungemessen das Wissen empfangen, denn er selbst bestimmt den Grad der Weisheit, in dem er wandeln will. Und er braucht es dann nicht aus Büchern entgegenzunehmen, sondern es wird ihm direkt geboten aus dem geistigen Reich, was aber nur der Mensch verstehen kann, der durch Befolgen meines Liebegebotes den Geist in sich erweckt hat, was niemals denen begreiflich sein wird, die ohne Liebe dahin leben und ihr Wissen aus Büchern zu erwerben suchen. Dieses ist nur totes Wissen, das Leben aber gibt erst der Geist, das volle Verständnis gibt erst die Liebe. Amen.